Das nationale klassische Werk Koreas Mue Dobo Tongji wurde als asiatisch-pazifisches Dokumentarerbe des Weltdokumentarerbes von UNESCO eingetragen. In diesem im April 1790 mit Holzdruck herausgegebenen alten militärischen Budo-Buch ist die traditionelle koreanische Nahkampfkunst als historische Wurzel vom in 120 Ländern weit verbreiteten Taekwondo allseitig systematisiert. Es stellt mit Bildern und Erläuterungen hauptsächlich die Bewegungen in der koreanischen Nahkampfkunst wie verschiedene Faustschläge, Umgehen mit Schwert, Speer und Stock sowie Reiten und auch die Budo-Arten der Nachbarländer dar. Die Bilder wurden von Kim Hong-do gemalt, der ein berühmter Maler in der Zeit des koreanischen Spätfeudalstaates war. Das Buch Mue Dobo Tongji ist zurzeit im großen Studienpalast des Volkes in Pyongyang aufbewahrt und wird den Lesern zur Verfügung gestellt.